Der Dortmunder Autor Karl-Heinz Bölling, Jahrgang 1947, greift in seinen Hörspielen voll ins pralle Menschsein hinein. Seine Dialoge sind den Typen seiner Heimat nicht nur abgelauscht, sondern Teil des eigenen Lebens. Auch die Szenarien seiner Stücke sind das Resultat teilnehmender Beobachtung. Oder wie ließe sich sonst erklären, dass er mit einem Höchstmaß an Realitätssinn schildert, was sich in dem Zeitraum abspielt, den drei alte Knacker brauchen, um einen Kasten Bier leer zu machen. Hören Sie Der Kasten Bier, ein Kurzhörspiel von Karl-Heinz Bölling. Aus der Straßenbahn steigen zwei alte Knacker. Sie schleppen einen Kasten Bier über den Platz vorm Bahnhof, wuchten ihn über den efeubewachsenen Zaun und steigen hinterher. Sie klettern die Böschung hinauf und setzen sich auf die Bank auf dem leeren Bahnsteig. Ein Vogel singt. Die Knacker heißen Anton und Karl. Ein Vorsignal kreischt. Zwei Flaschen Bier werden geöffnet. Prost, Karl. Prost, Anton. Bequeme Bank zum Sitzen. Zugwartebank. Kommt kein Zug mehr. Warum sitzen wir ja hier? Nicht stören lassen. Außerdem. Amsel. Männchen. Schlagersänger. Prost, Anton. Prost, Karl. Schön hier. Besser als auf. Als auf. War ich noch nie. Du? Nee. Zu weit. Wir sind unserem Geld nicht böse. Alte Schule. Hat nichts geschadet. Wie hieß unser Lehrer noch? Der hieß. Der schrieb sich. Vergessen. Ist auch egal. Prost, Karl. Prost. Leer. Ach, zwei neue Flaschen auf, Anton. Hier, der Öffner. Muss getrunken werden. Wird sonst warm. Genau. Was macht deine Lisa? Wie immer. Nichts Besonderes. Wie lange seid ihr jetzt verheiratet? Ziemlich lange. Und wenn mal ein Zug kommt, Anton? Was für ein Zug? Der einen gefällt? Und wo wir einsteigen und mitfahren? So ein Zug gibt es in unserem Alter nicht mehr. Gibt ja nur noch Fahrkartenautomaten. Kenn mich da nicht aus. Jo, da drückst du dich blöd. Da scheißt du ja vor Angst in die Buchse. 8 Mark Pfand für einen Kasten. Die sind wohl bescheuert. Weil die Musik haben im Laden. Scheiß Musik. Zum Einschlafen. Geht einen auf die Eier. Mächtig. Zigarette? Danke. Juno. Gute Marke. Gibt es schon lange. Hat mein Vater schon geraucht. Ja? Mindestens 2 Schachteln am Tag. Ja? Oh, wenn ich was weiß, Karl, das stimmt. Unser Lehrer hat sich Mückenberg geschrieben. Mückenberg? Ein strenger Lehrer, der Mückenberg. Ein Schwein. Jahrhundertwende. Und der Mückenberg ist ja schon lange weg. Hat er auch Juno geraucht? Hat sich nie in die Buchse geschissen, vorm Fahrkartenautomat. Waren andere Zeiten. Bessere. Glaubst du wirklich? Juckt mich jetzt nicht mehr. Wird schon warm, das Bier. wären wir besser in die Wirtschaft gegangen. Hier ist es ruhiger. In der Wirtschaft ist das Bier gekühlt, Anton. Kommen schon Wolken? Eine. Aber eine große. Ob das genügt? Bestimmt. So eine Wolke hat Kraft. Die Bahnhofsuhr ist am 9. Juli stehen geblieben. 1976. 12.23 Uhr. Macht mich traurig, die Melodie. Gibt es nichts Flotteres? Ich möchte das aber hören. Richtig traurig. Dann hör. Kommen dir keine Erinnerungen bei der Musik, Karl? Es war bei. Lass mal ruhen. Prost, Karl. Prost, Anton. Doch. Batterie wird auch alle. Haben keine Bullaugen mehr, die modernen Radios. Und keinen Hilversum mehr. Boah, was für eine Hitze. Ist ja am Flimmern die Luft über ein Gleis. Ich stelle die Flaschen in den Schatten. Kaltes Bier ist ungesund. Willst du warmes Bier trinken, Anton? Natürlich nicht. 8 Mark Pfand. Diese Geldmacher. Leer. 2,50 ein Glas Bier in der Kneipe. Aber gekühlt. Bier ist gesund. Reinheitsgebot der deutschen Brauer. Genau. Hab ich mich erschrocken. Rost. Steht jetzt auf Halt. War vorher auf Fahrt, hat sich nahe. Kam aber kein Zug. Kommt kein Zug. Schlaumeier. Das ist Tatsache, Karl. Wie ich Kind war... Hör bloß auf. Da war ich oft auf der Brücke. Schwarze Brücke heißt die, wegen dem Dampf von den Loks. Weiß ich. Ist eine Bombe reingerauscht im Krieg auf die Gleise. War das nicht da hinten? Keine Ahnung. Prost, Anton. Hier war eine gute Wirtschaft am Bahnhof. Frikadellen waren klasse. Zugemacht. Immer auf die Kleinen. Können wir nichts dran ändern. Hauptsache auf den Hauptstrecken. Da rasen die Intercity. Die Bonzen, die feinen Damen, die verwöhnten Kinder. Arme Schweine. Das sag ich doch. Ich geh mal pinkeln. Mach das. Ist geschlossen. Was? War doch gestern noch offen, das Klo. Die haben gemerkt, dass wir öfters hier saufen. Die pinkeln feiner. Die scheißen ohne zu stinken. Die gönnen mich mal. Mich auch. Hey, Karl. Maul zu, Fliegen kommen rein. Brauch frische Luft wegen der Hitze. Mach dir den Knopf an der Hose auf. Da passt noch was rein. Bist du schon besoffen? Vom Bier? Nee. Hör mal. Was? Bratmeier und Storch. Anton, da kommt der Zug. Ich werd verrückt. Was will der denn hier? Jetzt hält er genau vor uns. Das Signal steht wieder auf Fahrt. Kein Mensch drin? Den Lokführer habe ich gesehen. Das sind Hobby-Eisenbahner, oder? Hey! Wie viel habt ihr für den Ofen bezahlt? Eingebildeter Affe! Komm raus, wenn's was willst! Alles nicht echt. Die spielen große Eisenbahn. Aber sah toll aus. Sehe ich gern so was Altes. Wir hätten uns mal auf die Lok aufsteigen lassen können. Musste Mitglied im Club sein. Was für ein Club? Eisenbahnerclub. Habe ich kein Geld für. Ich? Noch nie ist ein Zug hier vorbeigekommen. Und wie lange feiern wir schon hier? Lange. Es gibt immer was zu feiern. Leer. Meine auch. Ich muss mal pinkeln. Geh am Baum, Anton. Also, Anton, das Signal stand, wo wir gekommen sind, auf Fahrt. Ging dann runter auf Halt. Der Zug kam, das Signal ging wieder hoch. Der Zug fuhr vorbei. Das Signal rutscht eben wieder runter. Bedeutet? Was denn? Dass alte Signale stehen und fallen. Jetzt spielt jemand auf dem Stellwerk. Das sind die Hobby-Eisenbahner. Es wird mir jetzt so unruhig. Bier ist pisswarm. Prost, Anton. Prost, mein Freund. Wer bringt den Kasten zurück? Du? Dann kassiere ich auch die 8 Mark Pfand. Nee, dann komme ich mit. Ja, dann komm mit. Natürlich komme ich mit, ich hab Hunger. Soll ich was holen? Geht's? Bleib bloß hier, Karl. Allein habe ich keine Lust, hier zu sitzen. Allein schmeckt mir das Tiersitzen auf dem verlassenen Bahnhof nicht. Die Lok kommt zurück. Haut ab! Ihr macht Unruhe! Umweltverschmutzung! Funkenfluch! Wir wollen unsere Ruhe haben! Kindsköppe! Die locken Zuschauer an. Autos. Na, was denn sonst? Als wenn die. Ja, als wenn die mit ihrer Scheißlokomotive was zu sagen hätten. Nee! Spinner, die! Für mich sind das Arschlöcher. Ganz große Arschlöcher. Reg ich mich nicht für auf, für solche Kindsköppe. Entschuldige. Ich hatte nie eine elektrische Eisenbahn. Ich hatte eine zum Aufziehen. Genügt auch. Nee. Ist was für ein Arsch. Elektrisch ist besser. Ist ja lange her. Die Lokomotive eben war neu. Lüg nicht, die kommt doch jeden Tag. Die bringt doch Kohlen zum Hochofen. Weiß ich. Ich auch. Was weißt du sonst noch? Dass Langeweile was für ein Arsch ist. Penze? Karl! Aufwachen! Maul halten! Ja, meinst du, ich unterhalte mich mit mir selber? Ich brauche einen Kaffee, Anton. Gibt es bei mir nicht. Dann nicht. Bist du knatschig, Karl? Prost! Prost. Wann war das eigentlich, wie der Bahnhof dicht gemacht ist? Ich glaube so 75. Da war ich 65. So? Und? Oh, da war ich noch jung. Klar. Scheiß Leben, wenn du alt bist. Hör mal, schrei hier nicht so rum. Steht deiner noch? Er steht, bis ich 100 bin, wie einer eins. Meiner macht manchmal Ärger. Wieso? Ach, geht dich nichts an. Misch mich auch nicht in deine intimen Sachen. Du hast doch davon angefangen. Ich will nichts mehr davon hören. Warm. Was hält die Welt zusammen, Anton? Will ich gar nicht wissen. Ein Brötchen mit Fleischsalat. Hol doch. Ich geh nicht. Ich hab mich nicht rasiert. Zu faul? Kaputt. Ich hab Hunger. Hol dir doch was. Ich hab keine Lust. Deswegen hast du auch so wenig an Rente, Karl. Was weißt du von meiner Rente? Kann ich mir denken. Dann denk. Du bist mir ein großer Denker. Der Kasten wird immer leerer. Weil du so schnell trinkst. Ich trinke mit Genuss. Ha. Mit Genuss. Ha, ha. Ich schütte das Bier nicht wie ein Blöder in mich rein. Du säufst ja schon ewig. Was? Ach, hör doch auf. Was redest du da für ein Scheiß? Ach, hör doch auf. Ach, halt die Schnauze. Pack mich nicht an. Pack mich nicht an. Ist schon nach eins. Hab Zeit. Was machst du so abends? Fernseh gucken? Ja. Den Mist? Oder ich telefoniere. Mit wem? Mit dem ZDF. Mich beschweren. Quatsch. Hör auf zu lügen, Anton. Lass mich doch. Ich gehe auf keine Beerdigung mehr. Uns will da auch keiner haben. Da brauchst du doch keine Einladung. Da geht man einfach hin. Zu wem? Willi Bültermeier. Der stand nicht in der Zeitung. Alt? 89. Und sonst? Der war doch gut drauf. Woher weißt du das? Hat er mir doch selber erzählt. Gut, dass es noch Polizisten gibt, die zu Fuß gehen. Haben auch ein Funkgerät in der Tasche. Müssen doch mit der Hauptwache in Verbindung sein. Mich interessiert das nicht. Der Beruf der Polizei hat sich ja aus den Geheimdiensten der Fürsten von früher entwickelt. Ja? Ist mir trotzdem scheißegal. Bin kein Kunde von denen. Nie gewesen. Willi Bültemeier. Was ist mit dem? Der ist also gestorben. Hast du noch die Schmerzen im Arm? Ich? Nee. Gehirnschlag wäre was anders. Das kommt plötzlich. Bei mir ist eine Wespe in der Pulle. Das ist auch sowas. Die sticht dich im Hals und du darfst in den Himmel. Da gibt es kein Ende. Keine Wende. Jetzt ersauf ich die Wespe. Tierquäler. So, die ist kaputt. Weißt du noch, wie alte Lokomotiven machen? Pass mal auf, etwa so. Tsch, tsch, tsch, tsch, tsch. Bling, bling, bling, bling. Trink nicht so viel, Karl. Das war schön. Ich hab in Weiß geheiratet. Du? Weißt du nicht, was Hochzeit ist? Lange her. Und nach dem Krieg sind wir von außen auf die Züge gestanden. Ja, ja. Hör mal, Anton. Hör mal zu. Red doch. Du bist doch mein Freund. Ja, ja. Guck mal, ein Eichhörnchen. Bin ich nicht für, sind Vögelmörder. Die haben einen buschigen Schwanz. Wegen Gleichgewicht halten beim Sprung. Hast du Nüsse dabei, Anton? Nee, Bier. Wachsen ja keine Nüsse. Wo Eichhörnchen sind, da müssen auch Nüsse wachsen. Da, guck mal, es rennt zur Stadt. Zu den Nüssen im Stadtpark. Schlau. Vergraben Nüsse in der Erde, die Biester. Schlau sind die. Menschen auch. Sammeln ja auch. Ich? Zuckerstücke. Bierdeckel, Bierflaschen. Du sammelst sowas? Nee. Aber Rudi Bergam zum Beispiel. Der ist doch tot. Was? Schlaganfall, vorige Woche. Ja, und das erfahre ich so nebenbei? Heute kommt kein Zug mehr. Personenzug? Wo du mitfahren kannst? Jedenfalls mit drei Klassen gab's damals. Und töfte Holzbänke. Und im Herbst rauschen die Blätter von den Bäumen auf die Gleise. Und die Telefonleitungen machten... Geht das noch oder muss ich dich wegbringen lassen? Ist meine schönste Jahreszeit der Herbst. Meine der Winter. Musste mit dem Presslufthammer ran, wenn die ein Grab ausheben. Herbst gibt es viele sonnige Tage. Trotzdem sterben müssen wir alle. Irgendwo liegt das Paradies. Oder steht. Mensch, ich mach mich krank vor Gequatsche. Ich möchte in Ruhe mein Bier trinken. Nächstens komme ich ja nicht mehr hin. Der Kasten ist alle, Karl. Ich hab noch zwei Flaschen. Schwein, altes. Entschuldigung. Trinkst du immer allein, Karl? Du bist voll. Deinen Teil hast du gehabt. Du spinnst doch. Hast du gezählt? Ja. Dann mache ich Musik. Stimme. Als wenn eine Nachtigall singt. Das ist die auch. Das ist eine Nachtigall. Kannst du dich noch an die Stimme deiner Frau erinnern, Anton? Manchmal. Sind weg, beide. Leider. Und ich hab kein Bier mehr. Die Kinder besuchen die dich? Leg eine andere Platte auf, Karl. Ich hab keine Kinder, du Penner. Gib mir die Flasche Bier und du kannst alle zu mir sagen. Mach die Musik aus. Hals abgedreht. Hier, schnapp. Schlagersänger. Die Vögel haben immer Sonntag. Rentner auch. Geht mir auf den Keks, diese Langeweile. Bückeberg hieß unser Lehrer. War streng. Ein Schwein. Hab's umgedichtet, ist so schöner. Ist seine Juno, Anton? Na, gib schon. Hoffentlich kann ich stehen. Ich bin schon voll wie ein Pissbott. Leer. Jeder 4 Mark. Der Pfand wird geteilt. Das sag ich dir. Bin ich ein Bescheißer? Na los, anpacken. Mir flimmert alles. Wir stützen uns gegenseitig. Wenn ich mal weg bin, wer hilft dir dann beim Kastenbier tragen, Anton? Du bleibst. So, nun komm. Ein Vogel singt. Das Vorsignal kreischt. Anton und Karl rappeln sich hoch von ihrer Bank auf dem Bahnsteig. Sie nehmen den leeren Bierkasten zwischen sich und rutschen die Böschung runter. Sie heben die Kiste über den efeubewachsenen Zaun und steigen hinterher. Die beiden alten Knacker gehen mit der Kiste über den Platz vorm Bahnhof und steigen in die Straßenbahn. Das war das Hörspiel Der Kasten Bier von Karl-Heinz Bölling. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1994. Unter der Regie von Christiane Ohaus sprachen Horst A. Fechner, Klaus Herm und Thomas Saarbacher.